Guck dir das mal an, du. Das ist noch deutsche Wertarbeit. Da hat man noch was gekriegt für sein Geld. Das haben nicht irgendwelche Türken oder Chinesen zusammengekloppt.